I've been out since September 2013, and you know, I wouldn't talk about anything. I'm very good at avoiding it, but I've been seeing a therapist, and my therapist told me that I need to talk about it. It'll always be with me my whole life. Ich bin frei seit September 2013 und am liebsten würde ich nicht darüber reden. Im Vermeiden bin ich sehr gut. Aber ich bin in Therapie und mein Therapeut sagte, dass ich darüber sprechen muss. Es wird mich immer begleiten, mein Leben lang. Und Reden hilft bei der Heilung. Mir wird gerade beigebracht, wie ich lernen kann, damit zu leben. Es kommt mir vor, als wäre dies alles ein ganzes Leben her. Und manchmal kann ich auch nicht glauben, dass ich das überlebt habe. Ich war 22 Jahre lang in diesem Gefängnis. Das ist eine lange Zeit. Sehr hart. And then I look at it and I'm so grateful to be out here. I don't have to be handcuffed anymore. I don't have to wear orange anymore. Ausgehend von den dem Gericht vorliegenden Indizien und dem Urteil der Geschworenen auf Mord ist die Beweislage klar. Urteil im Fall Deborah Milky, 12. Oktober 1990, Superior Court of Arizona, Maricopa County. Und das Gericht entscheidet ohne jeglichen Zweifel, dass die Angeklagte Deborah Jean Milky den Mord an ihrem Sohn Christopher Milky vorsätzlich beabsichtigte und daran teilhatte und dass sie für seinen Tod verantwortlich ist. Das Gericht beschließt, die Angeklagte zum Tode zu verurteilen. »23 Jahre Todeszelle. Der Fall Deborah Milky« von Roswitha Kraus. Ich träume oft von Christopher. Brief von Deborah Milky an ihre Mutter. Wieder und wieder den gleichen Traum. Ich sehe ihn ganz deutlich. Er steckt in Schwierigkeiten und ruft nach mir, aber ich kann nicht zu ihm. Ich will ihm helfen, aber ich kann nicht. Es ist immer irgendetwas im Weg. Es ist schrecklich, denn er schreit, hilf mir doch, und ich kann ihn nicht erreichen, so sehr ich mich auch anstrenge. Ich fange in diesen Träumen an zu weinen, weil ich nicht zu ihm komme, um ihm zu helfen. Tränenüberströmt wache ich auf. Es war im Hochsommer, da ging ich auf das deutsch-amerikanische Volksfest. Klaus Strebe, Publizist. Und da stand ein Mann mit einem großen Schild, da stand drauf, Freiheit für Debbie Milky. Konnte ich mir gar keinen Reim drauf machen, habe ihn angesprochen. Das war also ein gewisser Herr Giesenstein, der stellte sich auf dieses Volksfest und warb dafür, dass Frau Debbie Milky freikommt. Und dann habe ich die ganze Geschichte erfahren, ich fand es sehr rührend von ihm. Und bin dann als Journalist in die Sache eingestiegen. Wenige Wochen, glaube ich, später habe ich dann einen Fernsehbericht gemacht. 2. Dezember 1989. Christopher Milky, der 4-jährige Sohn von Deborah Milky, wird in der Wüste erschossen aufgefunden. Deborahs Mitbewohner James Dyers und dessen Freund Richard Scott hatten den Jungen zum Einkaufen mitgenommen, wo er angeblich verschwand. Die beiden verwickeln sich in Widersprüche und werden verhaftet. 3. Dezember 1989. Deborah Milky wird verhört und verhaftet. 4. Dezember. Die Untersuchungen im Fall Christopher Milky werden eingestellt. 6. Dezember 1989. Detective Armando Saldati verkündet vor der Presse, Deborah Milky habe gestanden, am Mordkomplott beteiligt gewesen zu sein. An diesem Schicksal hat mich berührt, diese ungeheure Ungerechtigkeit, die ich dann erfahren habe, wie jemand verurteilt wird, ohne eigentlich richtige Anhaltspunkte, richtiges Verfahren. Debbie Mielke wurde praktisch in die Falle gelockt von einem Ermittler. Eigentlich wurde sie als Zeugin geladen und als sie da war, sagte er, ja, das ist eigentlich jetzt ein Verhör. Und dann behauptete er später, dieser Herr Saldati, sie hätte ihm die Anstiftung zum Mord gestanden. Ich habe das dann auch gesehen in einem Fernsehbericht, Tagesschau, wie sie bei Gericht saß und er mit einer großen Überzeugung sagte, ja, sie hätte ihm das gestanden. Und damit hat sich ein Gericht zufrieden gegeben. Jemand zu verurteilen wegen Beihilfe, ohne überhaupt was in der Hand zu haben, das war so absurd. Ich war damals Spiegelkorrespondent in Washington und ich hatte gehört von einer Deutschen, die in der Todeszelle sitzen sollte. Und wurde das Gefühl nie los, dass in dem Fall irgendetwas nicht stimmen konnte. Clemens Höges, Spiegelredakteur. Dann bin ich nach Phoenix gefahren und habe den Fall dort recherchiert. 6 Wochen lang um Deborah Mielke herum recherchiert und mit allen möglichen Leuten gesprochen. Und kam zu dem Schluss, dass die Justiz da keinen Fall hat, dass sie an dem Mord nicht schuld sein kann. Es schien mir alles sehr unglaubwürdig. Es schien mir vor allen Dingen faszinierend für die amerikanische Justiz, dass die Aussage eines Polizeibeamten, der schlecht beleumundet war, dass diese Aussage reichte, sie in die Todeszelle zu bringen. I knew from the very, very, very beginning that I was innocent of this crime. I did not commit it and I did not participate in it. And I just thought, well, at some point this will all come out and I will get out of prison and I'll be free again. Ich wusste, dass ich unschuldig war. Ich wusste, dass ich nicht hierher gehörte. Ich dachte, irgendwann wird die Wahrheit ans Licht kommen und dann werde ich frei sein. Es haben sich, Gott sei Dank, viele Unterstützer gefunden, in Deutschland hauptsächlich. Wobei man dazu sagen muss, den amerikanischen Justizbehörden ist es schnurzegal gewesen, was hier in Deutschland passierte. Auch was im Fernsehen lief, das interessierte die gar nicht. Ich habe sogar gehört, um die Ecke rum, da wurde dann schnell gesagt, naja, das sind alles Nazis. Also, ist eine Frechheit. Aber es gab hier Unterstützer. Aber ich sag mal, an erster Stelle hat ihre Mutter den größten Verdienst, nachdem sie sich sorgfältig erkundigt hatte und überzeugt war, Debbie ist unschuldig, hat sie, wie ich schon sagte, gekämpft wie eine Löwin. Das heißt, sie ist hingefahren, sie hat Briefe geschrieben, sie trat dann in den Medien auf und vor allen Dingen sie und ihr damaliger Mann, der ja dann gestorben ist, haben wahnsinnig viel Geld für Anwälte aufgebracht. Da ging auch einiges erstmal schief. Dann wurden die Anwälte nochmal gewechselt, kostete nochmal Geld. Die haben wirklich richtig gekämpft. Also es war 1998, erinnere ich mich. Da habe ich zufällig dieses Magazin Tipp gefunden, irgendwo auf einem Schreibtisch von irgendwem. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Habe mich sofort festgelesen und dachte, nachdem ich das durchgelesen hatte, wirklich fasziniert durchgelesen hatte, diese Frau ist unschuldig und dieser Frau muss man irgendwie helfen. Angelika Wedekind, Schauspielerin. Ich war so angesprochen von diesem Artikel, dass ich spontan dachte, ich muss mich bei ihr melden. Und daraus hat sich eine sehr lange Brieffreundschaft entwickelt, bis auf den heutigen Tag. Und darüber bin ich eigentlich sehr glücklich. And I started to receive a lot of mail from people all over. And it was very heartwarming to get all this mail from all these people. I felt really connected to the world. Ich bekam eine Menge Post von Menschen aus aller Welt. Es war Balsam für meine Seele, so viel Post von so vielen Menschen zu bekommen. So fühlte ich mich wirklich in Verbindung mit der Welt draußen. Es war eigentlich eine Brieffreundschaft, wie sie unter normalen Menschen stattfindet. Eine Deutsche, eine Amerikanerin schreiben sich. Aber dieser Hintergrund war eben immer da. Und das habe ich ganz schnell fast vergessen können. Ich habe ihr natürlich immer wieder Mut gemacht und bin schon immer wieder so hintenrum sozusagen drauf eingegangen. Aber ich habe die Worte Todesstrafe vermieden. Ich habe auch nicht so oft das Wort Gefängnis benutzt. Also ich habe immer so getan, als ob es eigentlich ganz privat wäre. Aber was ich gemacht habe, und das hat man mir im Gefängnis wohl sehr übel genommen, in dem sie saß, ich habe oft die Briefumschläge beschrieben. Help, help, she's unguilty und solche Sachen. Und da hat sie mir dann irgendwann geschrieben, mach das besser nicht, weil das nimmt man mir übel. Also ihre Briefe sind natürlich zensiert worden, nicht? Liebe Angelika, die meisten Menschen glauben vermutlich, dass ich in der schlimmstmöglichen Lage bin. Aus einem Brief von Deborah Milky vom 20.04.2001. Aber ich habe etwas, das die meisten anderen Häftlinge nicht haben. Ich habe Hoffnung. Die Hoffnung, rauszukommen, mein Leben und meine Freiheit zurückzukriegen. Ich lese viel, sammle Weisheiten und Sprüche. Zum Beispiel, wir haben die Wahl. Steh auf und kämpfe. Oder leg dich hin und stirb. Oder wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und dann halte ich mich an das Gelassenheitsgebet. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich habe von Anfang an gemerkt, sie ist ein hochgradig sensibler Mensch. Sie ist zutiefst verletzt und zutiefst verzweifelt. Aber sie hat eine Kraft rübergebracht und ein Kampfesmut und ein unbedingten Willen, dass ihre Sache aufgearbeitet wird und dass die Gerechtigkeit siegt. Und sie schien mir immer in allem, was sie geschrieben hat, so klar, so sortiert im Kopf. Debbie Milky ist so etwas wie ein exotisches Tier im Wildpark Arizona. Sie ist nicht nur die einzige Gefangene im Todestrakt von Perryville, sie ist überhaupt die einzige Frau in Arizona, die derzeit auf ihre Hinrichtung wartet. Die zweite in der Geschichte des Landes. Ein prominentes Prestigeobjekt des früheren Generalstaatsanwalts Grant Woods und, wenn man der einzigen Tageszeitung in Arizona, der Arizona Republic, glauben darf, das schlimmste Monster im ganzen Land. Eine kaltblütige Kindsmörderin, die die Hinrichtung ihres vierjährigen Sohnes Christopher in Auftrag gegeben haben soll, für lumpige $5,000 aus einer Versicherungsprämie. So jemanden will man in Arizona an der Giftspritze hängen sehen, sagen jedenfalls der Tankwart und der Sheriff. Sagen auch die Politiker, von denen nicht wenige am liebsten selbst die Todeskanüle ansetzen würden. Ingo Hasselbach und Hans-Hermann Leukert im Juni 1998 in der Zeitschrift Tipp. Wenn ich mir unter den Todestraktinsassen von Arizona jemanden aussuchen sollte, der als nächstes dran sein sollte, dann würde ich mich für sie entscheiden. Angesichts dessen, was sie getan hat. Grant Woods, damaliger Generalstaatsanwalt von Arizona, auf einer Pressekonferenz. Deborah Milky hat ein schlichtweg unbeschreibliches Verbrechen begangen. Das Bundesgericht von Arizona ordnet ihre Exekution für den 29. Januar 1998 an. Im Januar wird Deborah Milky abgeholt und zu einem Probelauf zur Hinrichtungskammer gebracht. In letzter Minute erwirkt ihr Anwalt einen Aufschub und eine erneute Prüfung des Falles. Als am 12. September 1990 der Prozess gegen Deborah Milky begann, waren die Leser der wichtigsten Publikationen Arizonas, der Morgenzeitung Arizona Republic und der Abendzeitung Phoenix Gazette, bereits von ihrer Schuld überzeugt. Schreibt Jana Bommersbach in ihrem Buch »Ein geraubtes Leben«. Also Debras Vorverurteilung in der Presse war ja beispiellos. Und dazu kam, dass Debra einen Pflichtverteidiger hatte, der dem Fall in keinster Weise gewachsen war. 29.06.1998. Clemens Höges schreibt im Spiegel: Armando Saldati von der Mordkommission ist ein Bär von einem Mann mit einem Gesicht wie eine Faust und einem Ruf wie Donnerhall. Er kriegt Geständnisse, wo andere leer ausgehen. Er hat sich hochgekämpft und gerade steht er vor dem größten Schritt seiner Karriere. Er kandidiert für den Posten des Constable, eine Art Gerichtssheriff. Dafür muss er eine Kommunalwahl gewinnen. Ein prominenter Fall käme ihm zu Pass. Verbrechen an Kindern sind immer prominent. Da gibt es ja Fälle, dass er einen Menschen, der im Krankenhaus auf der Intensivstation lag, dass er von dem ein Geständnis herbeibrachte, von einem anderen, der so geschädigt war, dass er nicht mal mehr seinen eigenen Namen wusste, der sollte dann nun angeblich gestanden haben. Solche Fälle, das war dem Gericht damals nicht klar. Die wussten, der Soldat ist jetzt nicht gerade ein sehr ehrbarer Kopf, das wussten sie schon. Sie wussten aber nicht die Details. Und jetzt, ganz zum Schluss dieses Falles dann, hat das Gericht ja auch entschieden, es waren mehrere Gerichte, aber die Aussage war, es hätte niemals sein dürfen, dass ein Urteil aufgrund dieses angeblichen Geständnisses fiel. So, und deshalb wusste ich, es sitzt da also eine Frau, die deutschstämmig ist, höchstwahrscheinlich unschuldig in der Todeszelle. Und natürlich interessierte mich dieser Fall sehr. Zwischen 1993 und 1997 beantragen Deborah Milkys Anwalt Anders Rosenquist und Privatdetektiv Kirk Fowler die Zulassung neuer Beweismittel, die erst nach dem Schuldspruch geltend gemacht werden können. Zudem greifen sie die Glaubwürdigkeit von Detective Soldati an. Er habe gelogen. Mittlerweile war bekannt geworden, dass in Soldatis Bezirk 5 Unschuldige als Mörder verhaftet wurden. Trotzdem lehnt das zuständige Gericht ab. Am schwersten, wenn ich versuche, mich in diesen Zustand zu versetzen, ist wirklich das Gefühl, hilft mir überhaupt noch einer? Diese wahnsinnige Hoffnungslosigkeit. Selbst als dann das Verfahren mal wieder aufgenommen wurde, das war ja zäh wie Honig, also ehe das in Gang kam. Aber vorher war doch im Grunde genommen null Hoffnung da. Wo sollte die Hoffnung herkommen? Das Einzige war ja mal ihre Mutter, die sie auch mal besuchen konnte, und sagte, ja, wir tun alles hier draußen. Aber dann gab es ja auch noch Rückschläge, zum Beispiel, ich will da jetzt nicht ungerecht sein, aber was ich gehört habe, dass die erste Anwaltskanzlei, die sich drum gekümmert hat, also sie hatte vorher auch noch einen Pflichtverteidiger, wie gut der war, wahrscheinlich nicht sehr gut, sonst wäre sie ja freigekommen. Aber dann die andere Kanzlei, die ja teuer bezahlt wurde, die schienen ja nicht so viel Erfolg zu haben. Das kam ja auch noch dazu. Also dann sank wahrscheinlich auch noch die Hoffnung total zusammen. Das muss die Hölle sein. Ich kann es kaum noch ertragen, versuche aber dennoch nicht zu kapitulieren. Deborah Milky, 1998, in einem Brief an ihre Mutter Renate Janka. Seit 10 Jahren vertraue ich meinem Anwalt und all seinen Versprechungen. Aber was du mir das letzte Mal über seine Arbeitsweise erzählt hast, bringt mich fast um den Verstand. Ich denke jetzt jeden Tag darüber nach und habe schreckliche Angst, dass ich aufgrund seiner Fehler möglicherweise doch noch hingerichtet werde und er dann hinterher sagt, sorry, ich habe mein Bestes getan. Mom, ich bin unschuldig. Ich habe nichts getan und ich fordere Gerechtigkeit. Es muss doch irgendjemanden geben, der sieht, welches Unrecht man mir angetan hat. Nur das ist ja leider auch manchmal das amerikanische Prinzip. Die Todeskandidaten sitzen ja Jahrzehnte oft und warten auf ihr Urteil. Warum, weiß ich nicht. Bin da manchmal gegen Betonmauern gerannt. Ich habe, und das sage ich ganz offen, auch als Kritik, ich habe versucht, dann an Amnesty International ranzukommen. Hauptsitz London, hab denen geschrieben, ja, da kam aber ein kalter Abwasch. Sie kümmern sich nur, tut ihnen leid, um politisch Gefangene. Das habe ich nie eingesehen. Ein Menschenleben ist ein Menschenleben. Ob politisch verurteilt oder ungerecht verurteilt, das fand ich nicht sehr gut. Was die Familie von Debbie betrifft, da muss ich sagen, da war ich ziemlich erschüttert, nachdem ich das alles so erfahren hatte. Also sie ist ganz offenkundig von ihrer Mutter viel zu früh alleine gelassen worden. Ihre Mutter hat ja einen anderen Mann kennengelernt, einen Schweizer, ist mit ihm dann in die Schweiz gegangen. Da war Debbie, glaube ich, erst 19. Und sie wohnte alleine wohl. Und dann hat sie diesen Mann kennengelernt, diesen Fliesenleger da, der ja wohl völlig unter ihrem Niveau war und auch ja, ein Ebenbild des Vaters, nicht? Auch ein Trinker und ein Choleriker. Und ja, dann ist sie ganz schnell schwanger geworden. Das war ihr erster und bis jetzt wohl einziger Mann. und hat diesen Sohn bekommen. Und dann hat er eben auch angefangen, sie zu prügeln. Und ja, wie das immer so ist, diese Trinkerkarrieren, Frauen, die sollen man lieben, werden co-abhängig, wie man so sagt. Und sie hat wohl eine Weile an ihn geglaubt, offenbar viel zu lange. Dann hat sie sich endlich getrennt, dann ist sie bei diesem Jim Stiers gelandet. Das war ja wohl ein Ex-Freund ihrer jüngeren Schwester und hat überhaupt nicht begriffen, dass der sich auch ganz furchtbar schnell in sie verliebt hat. Sie war ja hochattraktiv als junge Frau, aber sie war natürlich in Not, nicht? Wo sollte sie hin mit dem Kind, nachdem sie ihren Mann verlassen hatte? Debbie Mielke zieht zu Jim Stiers, einem Bekannten, der allein in einer großen Wohnung haust. Clemens Höges im Spiegel am 29. Juni 1998. Stiers hat in Vietnam bei den Marines gekämpft. Er lebt von Behindertenrente. Was er in Vietnam getan hat, kann Mielke nur ahnen. Schwere Medikamente dämpfen den Kriegslärm in Stiers Schädel ein wenig. Und auch die latente Verwirrung, die dort herrscht, seit er von einem Militärtransporter fiel und anschließend ein Vierteljahr lang mit Hirntrauma im Koma lag. Was den Jim Stiers betrifft, da muss man ja auch sagen, er war Vietnam-Veteran. Er hatte wohl Kinder erschossen, wurde dann unehrenhaft aus der Armee entlassen. Er war ziemlich verrückt, er war schizophren, er musste ständig Medikamente nehmen, hat eben auch sehr viel getrunken und war also eine sehr seltsame Persönlichkeit. Debbie Mielke sieht ihr Zusammenleben mit Jim als Wohngemeinschaft auf Zeit. Doch Stiers, rund 15 Jahre älter, beginnt sich in sie zu verlieben. Er fährt sie zur Arbeit, wäscht die Hemden und hütet Christopher, auch wenn ihm der Bengel manchmal auf den Wecker geht. Ich wünschte, er wäre tot, sagt er zu Nachbarn. Dann kam dieses Weihnachten, wo sie dem Sohn erlaubt hatte, er war damals 4, der Christopher, dass er sich bei der Hauptstraße den Weihnachtsmann angucken durfte. Und dieser Jim Stiers hat gesagt, ich fahre mit dem Jungen dahin, ich muss sowieso noch einkaufen, ich nehme ihn mit. Das war natürlich ein Riesenfehler. Das hat sie nicht richtig eingeschätzt, da hatte der bereits was vor. Dann muss er ja wohl einen Freund abgeholt haben. Die beschuldigen sich ja bis heute gegenseitig, wer den Jungen erschossen hat, man weiß es nicht genau. Der Tathergang ist ja relativ unstrittig. Sie sind ein Stück weit in die Wüste gegangen, da wo jetzt dieses Weiße Kreuz steht. Meiner Meinung nach war es so, wie Stiers es geschildert hat. Stiers ging vorne, der Junge in der Mitte, Scott hinten, und dann hat Scott den Revolver gezogen und den Jungen erschossen. Ich vermute, dass es so gewesen ist. Bei Scott wurde ja dann auch später die Tatwaffe gefunden, der Revolver. Und alles andere, was danach passierte, war letztlich Cover-up. Ein Versuchen, diese Spuren zu verwischen. Es ist ein Indizienprozess. Aussage gegen Aussage. Die Geschworenen vertrauen Saldati. Es gibt eigentlich keine Beweise für Deborah Mielkes Beteiligung am Mord. Keine DNA-Spuren, kein wirkliches Motiv, keine Zeugen. Der Staatsanwalt nennt das Verbrechen trotzdem monströs, diabolisch, böse. Um das zu beweisen, ruft er Debbies Vater und ihre Schwester Sandy in den Zeugenstand. Sam Sadikes Aussage ist vernichtend. Clemens Höges am 29.06.1998 im Spiegel. Debbie sei kalt, egoistisch, berechnet. Eben ganz ihre Mutter, die ihn, Sam, verlassen hat. Wenn man ihr noch einmal die Chance gäbe, ein Kind zu bekommen, würde sie es wieder töten. Sandy setzt nach. Ihre Schwester Debbie sei die typische Kindesmörderin. Sie will gesehen haben, wie sie Christopher einmal den Schnuller mit Klebeband auf den Mund pappte. Sandy fordert die Spritze für ihre Schwester. Sie hat es verdient für das, was sie Chris angetan hat. Solche Aussagen von der eigenen Familie wiegen schwer. Die Jury sah in Deborah Mielke eine eiskalte Mörderin und befand, sie habe für ihr Vergehen den Tod verdient. Jana Bommersbach in ihrem Buch »Ein geraubtes Leben«. Das Urteil wurde von so ziemlich allen begrüßt, die von dem Santa-Claus-Mörder, dem Weihnachtsmann-Mord gehört oder gelesen hatten. Einem Fall, der im ganzen Land für Aufsehen sorgte. Was war sie für ein Monster, dass sie ihr Kind losgeschickt hatte, den Weihnachtsmann zu sehen und es dann ermorden ließ? Wie niederträchtig und gemein konnte eine Frau überhaupt sein? Als schockierend böse bezeichnete die Presse das Verbrechen und das ganze Land pflichtete dem bei. Und Deborah Jean Mielke wurde zur meistgehassten Frau der USA. Abscheulich, unfassbar kaltherziger Mord, lautete eine Schlagzeile. Selbst die, die sonst ein weiches Herz hatten, schrieben sie ab. Sie hat so ein Pech gehabt. Erst dieser Ehemann, dann dieser Freund von ihrer Schwester, wo sie gelandet ist, und dann dieser durchgeknallte Kopf. Also drei. Und wenn man dann noch den Staatsanwalt sieht und hört, man kann sich nicht vorstellen, dass so ein Mann da Staatsanwalt sein darf. Das ist auch ein Teufel gewesen. Ich habe das Gefühl, die ist unter lauter Verrückte geraten. Der Vater hat ja erst auf dem Totenbett um Verzeihung gebeten und hat gesagt, dass er nur gelogen hat in Bezug auf Debbie. Der hat auch einen Hass gehabt auf seine eigene Tochter. Ob das im Grunde eine Wut war auf die Mutter, die ihn verlassen hat und er diese Wut weitergegeben hat an die Tochter, ich weiß es nicht. Die Sandy, die jüngere Schwester, die so sehr nach dem Vater kommt und die sich so gewünscht hat, dass die Schwester stirbt, war nach Aussage von Renate von Anfang an eifersüchtig auf Debbie. Debbie war immer sehr gut in der Schule, Sandy nicht, Debbie hatte Erfolg, die jüngere Schwester nicht. Also da war so viel Eifersucht im Spiel und so viel Unausgesprochenes, dass ausgerechnet diese Debbie, die ich so als einen so positiven Menschen eigentlich empfinde, dass ausgerechnet sie da so in die Mühlen geraten ist, das ist so ungerecht, das kann man überhaupt nicht ertragen. Übrigens, die einzige aus der Familie, die ja zu Debbie gehalten und für sie gekämpft hat, war ihre Mutter. Allerdings auch nicht von Anfang an. Sie hat ja erst mal lange gezögert. Ich glaube, 2 Jahre hat es gedauert. Ich habe ja lange mit Frau Janka, also der Mutter von Debra Milke, gesprochen. Und das hatte sie mir auch ganz klar gesagt. Sie hat geglaubt, es gibt ein Geständnis und hat deshalb den Kontakt zu ihrer eigenen Tochter, hätte sie nicht ausgehalten. Sie hat den Kontakt nicht aufgenommen, weil sie dachte, sie hat gestanden. Okay, sie hat dann widerrufen, aber sie hat gestanden, also dann wird das wohl schon so sein. Dann wird sie wohl den Mord an ihrem Jungen in Auftrag gegeben haben. Renate, ihre Mutter, ist eine Frau gewesen, die war durchaus sympathisch, auch sehr klug, auch sehr sortiert im Kopf, auch von ihrer ganzen Körperhaltung her und wie sie sich anzog, sehr gepflegt, sehr geordnet schien alles. Ich habe sie einmal gefragt, habe ich mal meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, Renate, sag mir bitte mal eins. Du hast deine Tochter, ich glaube, erst 2 Jahre nach der Verurteilung kontaktiert. Wie kommt sowas? Du bist doch die Mutter. Und da hat sie mich angeschaut und dann hat sie gesagt nach einer Pause, ich habe als Mutter total versagt. Und dann hat sie mir erzählt, sie hat total geglaubt an diesen American Way of Life und auch an das Justizsystem geglaubt. Sie hat wirklich geglaubt, ihre Tochter ist zu Recht im Gefängnis. Und das habe ich nicht verstanden. Ich sage, du kennst doch deine Tochter besser. Er sagt, ich kann es heute nicht mehr erklären. Ich begreife es auch nicht mehr. Und ich schäme mich auch dafür, auch das hat sie ausgesprochen. Und ich habe erst wieder entdecken müssen, wie sehr ich sie liebe und dass ich was für sie tun muss. Man kriegt einen sehr guten Eindruck, wenn man da in diese Wüste rausfährt. Es ist trockenste Erde, die Sonne scheint permanent, es sind 40 bis 50 Grad Tagestemperatur. Es ist so trostlos, wie man sich vorstellen kann. Da wächst nichts, da ist kein Schatten. Es sind kleine Betonhäuser, 2 Stockwerke jeweils. Zellengröße ungefähr bei 2,50 Meter Breite auf 4 Meter Länge. Das kam noch dazu, dass dieser Todestrakt, den die da in dem Gefängnis einrichten mussten, den es ja nicht gab, in dem Bereich eingerichtet wurden, wo die schwersten Fälle von Gefangenen untergebracht werden. Also Gefangene, die aggressiv sind, die wahnsinnig sind, die suizidgefährdet sind. Also sozusagen so ein Isolationstrakt. Das war ihr tägliches Umfeld. Ingo Hasselbach recherchierte im Juni 1998 Debras Fall in Arizona für die Berliner Zeitschrift Tipp. Er gehörte von Anfang an zum Helferkreis, der sich nach Erscheinen des Artikels Tod in der Wüste, der Fall Debra Milke, zusammenfand. Was für mich noch ein irrsinniger Eindruck war, also 2 Meilen entfernt, Luftlinie von diesem Gefängnis, ist eine American Air Force Base, wo die Kampfpiloten ausgebildet werden. Und die fliegen im Tiefflug den ganzen Tag über dieses Gefängnis. Das ist der tiefste Punkt, da dürfen sie halt richtig tief drüber fliegen. Was also noch dazu kommt, ist eine irrsinnige Geräuschkulisse, die da entsteht. Also ich glaube, es ist alles in allem eine Form von Folter. Sie hat auch sehr darunter gelitten, dass es natürlich mörderisch heiß ist in diesen Zellen. Das ist, ich glaube, Phoenix liegt, glaube ich, auf dem Breitengrad von Riad ungefähr, also Saudi-Arabien. Im Sommer muss es da so heiß sein, dass man denkt, man verkocht. Und da gab es natürlich, oder gibt es immer noch keine Klimaanlage, sondern da gibt es Matten aus Stroh und da läuft kaltes Wasser rüber und es stinkt. Aber das ist die einzige Kühlung, die die Gefangenen bekommen. Das ist auch furchtbar. Das ist auch eine Art Folter. Und dann, glaube ich, nur ein oder zweimal in der Woche duschen dürfen. Das ist alles ganz schlimm. Und das hat sie alles ertragen, weil sie ein, für meine Begriffe, ein unglaublich intelligenter, sortierter Mensch ist. Die hat sich einfach fokussiert. Ich will Gerechtigkeit. Ich will hier raus. 2001. Deborah schreibt an ihre Mutter Renate Janka. Ich sehe oft aus meinem Fenster hinüber zum Hauptgebäude und denke an den Tag, an dem ich diesen Ort verlassen werde. Ich stelle mir die Situation vor und höre mich sogar dabei sagen, das ist der letzte Tag, an dem ich gefesselt sein werde. Der Schmerz, den ich fühle, ist unbeschreiblich und ich werde niemals mehr die sein können, die ich einmal gewesen bin. Ich werde das, was ich hier ertragen muss, niemals verwinden können. Mein Herz ist in Stücke gerissen worden. Einmal pro Woche darf ich Besuch empfangen. Da wird dann der ganze Hof geschlossen. Alle müssen in ihre Zellen zurückgehen. Man begleitet mich. Zuvor aber werden mir Handschellen und Fesseln angelegt. So muss ich über den Hof gehen. Zwei Aufseher sind immer dabei. Sie tragen Schutzanzüge mit kugelsicheren Westen. Wenn die Besuchszeit vorbei ist, riegeln sie wieder den Hof ab und ich gehe mit den Aufsehern zurück in das Gebäude, in dem ich untergebracht bin. Vorher aber müssen die Besucher den Bereich bereits wieder verlassen haben und dann werde ich am ganzen Körper durchsucht. Ich muss mein Haar schütteln. Sie gucken mir hinter die Ohren und in die Nase. Ich muss meinen Mund weit aufmachen, die Zunge anheben und mein Zahnfleisch zeigen. Meine Finger spreizen und die Arme heben. Sie schauen einfach überall nach, vom Kopf bis zu den Füßen. Dann muss ich mich umdrehen, hinhocken und dreimal husten. Bevor ich aufstehen darf, muss ich noch die Pobacken spreizen. Und sie schauen auch da ganz genau nach. Dann muss ich noch die Füße heben und mit den Zehen wackeln. Es ist schon sehr demütigend. Die Anteilnahme wächst. Deborah Milkis wichtigster Unterstützer wird der Berliner Unternehmer Frank Aue. Er betreibt seit 1998 eine Website mit allen wichtigen juristischen Dokumenten in Deutsch und Englisch und besucht Deborah Milky regelmäßig im Gefängnis. Wir haben sofort geklickt, wie man so schön sagt. Also das heißt, wir haben sofort Themen zusammen gehabt. Wir haben sofort verstanden, wie der jeweils andere funktioniert. Sie hat begriffen, dass ich also nicht sie wie eine Celebrity behandle, sondern eben ehrlich interessiert war an ihr als Mensch, aber eben auch an ihr als Fall. Und an diesem ersten Treffen habe ich Debbie damals offiziell gefragt, ist es okay, wenn ich in deinem Fall recherchiere? Weil ich wusste schon aus dem Jahr Korrespondenz davor, dass Debbie sehr, sehr skeptisch war, wenn jemand in irgendeiner Art und Weise sich in ihren Fall reinbewegen wollte oder sich drum kümmern wollte, weil es zu viele Leute gegeben hat, die alles verdreht haben letztlich. Ich bin in den Fall reingewachsen. Am Anfang ging es mir um die Webseite, dachte, naja, vielleicht kann man damit was Gutes erreichen, was Gutes bewirken. Dann in 2000 habe ich mit Debbie selber eine sehr, sehr intensive Korrespondenz angefangen. Dann sagte sie irgendwann, hast du nicht Lust, besuch mich doch mal. Dann bin ich quasi im Gefängnis. Ich war noch nie in meinem Leben in Deutschland hier in einem Gefängnis, irgendjemanden besuchen. Dann habe ich auf einmal juristische Unterlagen gelesen, wo ich sofort erkannt habe, wo die Diskrepanzen liegen und wo eben der Fall auch verdreht wurde. Und so bin ich immer weiter reingerutscht. Dann habe ich mich der Familie gegenüber stark gemacht. Wir brauchen einen anderen Anwalt oder eine andere rechtliche Vertretung. Dann fing ich an, mit Laurie Vopel und Mike Kimmer zusammenzuarbeiten. Dann haben wir die Unterlagen von dem Anders Rosenquist bekommen und die waren völlig durcheinander. Da war nicht ein Blatt, was irgendwas mit dem anderen Blatt davor zu tun hatte. Es war so 17 Boxen, nur Chaos. Und dann habe ich 6 Wochen da gesessen und habe alle durchsortiert und habe dann mir selber so gedacht, jetzt sitzt du hier als Deutscher in einem amerikanischen Anwaltsbüro und sortierst einen Fall durch. Das ist irgendwie ziemlich surreal gewesen. Es sind 2 ziemlich großkalibrige Anwälte, Kimmerer und Vopel. Und die haben das sehr gründlich gemacht. Die haben sich damit natürlich über Jahre hinweg auseinandergesetzt. Es sind nicht Deborahs erste Anwälte, es gab vorher andere. Aber die haben das mit großer Zähigkeit durchgefochten, weil sie auch glauben, dass der Fall an der Todesstrafenpraxis in den USA generell etwas ändern kann. Also sie waren an dem Fall als solchen und an dieser Frau, an diesem Menschen, Deborah Milke, interessiert und haben für diesen Menschen gekämpft, ja auch. Aber sie sind eben auch Juristen, die sagen, wir statuieren ein Exempel, wir produzieren hier einen Fall, auf den sich später andere Gerichte berufen können, berufen müssen. Und es wird zum Beispiel jetzt in keinem Todesstrafenfall mehr eine Verurteilung nur aufgrund eines Geständnisses geben, das es nicht als Aufzeichnung gibt. Das ist ganz klar. Und insofern haben diese beiden Anwälte da schon eine juristische Strebe eingezogen und die amerikanische Justizpraxis ein Stück weit korrekter gemacht. März 2013. Nach 22 Jahren Todeszelle befindet das 9. Berufungsgericht, dass Deborah Milke keinen gerechten Prozess erhalten hat und hebt das Todesurteil auf. Die Staatsanwaltschaft muss nun entscheiden, entweder ein neuer Prozess oder Deborah kommt frei. Am 8. September, anderthalb Jahre später, wird das Urteil gegen Deborah Milke wegen mangelnder Beweise endlich für ungültig erklärt. Wir haben alle gedacht, dass wir mit unseren Unterschriftenlisten, mit unseren Aktivitäten in der Presse und überall, dass wir was bewirken können. Im Grunde genommen kann man auf die Weise nur bewirken, dass irgendwann mal ein toller Jurist aufmerksam wird. Das kann man erreichen. Also man kann von unten Schubkraft geben, dass man sagt, wir sammeln Unterschriften und wir schicken das an Zeitungen und an Fernsehsender. Und wenn die absagen, ist egal, dann kommt der nächste immer wieder, immer wieder. Und dann langsam kommt eine Öffentlichkeit zustande, immer mehr. Und irgendwann kommt das jemandem zu Ohren und irgendwann ist da so jemand wie dieser Herr Kimmerer und irgendwann hat der dann Erfolg. Und dann passiert sowas und das ist großartig. 12. Dezember 2014. Ein Berufungsgericht im Bundesstaat Arizona ordnet an, die Mordanklage gegen Deborah Milke fallen zu lassen. Die drohende Neuauflage des langen Prozesses verstoße gegen die US-Verfassung. Niemand darf zweimal für dasselbe Verbrechen vor Gericht gestellt werden. 23. März 2015. Das Verfahren gegen Deborah Milke wird nach einem Vierteljahrhundert endgültig eingestellt. Dieser Fall war nicht einfach. Mike Kimmerer auf der Pressekonferenz. Es gab Höhen und Tiefen, Tränen und Kummer. Wir haben den Felsen immer wieder den Berg hinaufgeschoben und immer wieder rollte er hinunter. Hoffnung gab uns Deborah. Wenn Lori und ich sie in der Haft besuchten und wir niedergeschlagen waren, wer baute uns da wieder auf? Deborah. Sie sagte dann immer, vergesst nicht, dass ich unschuldig bin. Das war natürlich der größte Glücksfall, dass es auch am Ende alles so kam, wie wir uns das über Jahre und Jahrzehnte hinweg vorgestellt haben. Dieses Gefühl, sie rauskommen zu sehen, mit ihr zusammen am ersten Nachmittag oder Abend zusammenzusitzen, war unbeschreiblich. Das muss man wirklich einmal erlebt haben, um es zu verstehen. Ich kann mir das fast so ein bisschen vorstellen wie die Geburt eines Kindes, was mir persönlich nie vergönnt war. Aber ich denke mir, dass es wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich ist. Und dann auch zu sehen, wie sie in eine Selbstständigkeit kommt. Denn mein Ziel wäre nie gewesen, sie zu kontrollieren, sondern im Gegenteil, freue mich immer darüber, über jeden einzelnen Schritt, den sie selber macht, über jede kleine Entwicklung, die sie macht. Finde ich toll, freue mich für sie. Es war der schönste Tag in meinem Leben. In der Konstellation mit dem, was wir vorher gemacht haben, 10 Jahre, 15 Jahre Kampf für Deborah, war das der glücklichste Moment, den ich mir vorstellen konnte. Ich habe die Pressekonferenz, die sie dann mit ihren Anwälten gegeben hat, hier in der Wohnung mit meinen Kindern zusammen gesehen. Und ich habe diese unglaublich starke Frau gesehen und dachte, es ist ein Wahnsinn, dass sie da so sitzt und so da rausgekommen ist. Und für mich hat sich im Prinzip alles bestätigt, weil ich immer über diese Frau dachte. Sie ist eine Kämpfernatur, die hat es nicht aufgegeben und sie hat es geschafft. Dann ist ja Renate auch nochmal hingeflogen und durfte ja wirklich, so krank wie sie schon war, sie war ja sehr schwer krebskrank, die Renate zum Schluss, durfte sie ihre Tochter nochmal in die Arme nehmen. Aber sie war ja erst halb frei sozusagen, weil sie hatte ja noch diese elektronische Fußfessel. Dieser Gouverneur von Arizona, der ja nun Angst hat, dass sein Staat furchtbar viel Geld bezahlen muss, hoffentlich ganz viel für sie, der wollte sie natürlich wieder reinhaben ins Gefängnis. Der hat sich natürlich mit Händen und Füßen gegen ihre Freilassung gewehrt. Ganz klar. Jetzt geht's nur noch ums Geld. Und natürlich auch um ein schlechtes Image, nicht? Peinlich für Arizona. Sehr peinlich. als ich das gesehen habe, ich habe es ja im Fernsehen gesehen und dann natürlich in vielen Fotos, wie sich die todkranke Mutter und Debbie in Amerika zum ersten Mal gesehen haben. Ich habe das Bild noch so vor mir. Ich glaube, die Mutter war im Wohnzimmer und Debbie kam rein, soweit ich weiß. Und dann gingen beide weinend und schreiend aufeinander zu und lagen sich in den Arm. Und ich hätte der Mutter noch viele, viele Jahre mit ihrer Tochter von Herzen gegönnt. Direkt nach der Freilassung von Debbie bin ich noch 3 Wochen in Arizona gewesen. Ich habe tatsächlich damals auch meine Abreisepläne verändert. Dann ist sie zu unseren Bekannten gekommen, zu Pat und Patty, hat da 3 Monate geschlafen im Prinzip und gewohnt. Und dann, als ich im Dezember wiederkam, ist sie dann wieder in das Haus gezogen, in dem sie heute noch lebt, was im Prinzip das auch wurde, was ihr heutiges Zuhause ausmacht. Und Renate war zwischendurch auch noch da. Das heißt, wir haben uns jetzt so ein bisschen auch abgewechselt. Nicht? Wer ist da? Dass jemand da sein musste, war klar. Man kann versuchen, sich das vor Augen zu führen, was das heißt, 24 Jahre lang nur selten mit jemandem zu reden, alleine da zu sitzen, seinen Tagesablauf zu strukturieren. Das ist eigentlich völlig egal. Und vor allen Dingen nicht verrückt zu werden in dem Wissen, dass es quasi jederzeit vorbei sein kann. Die Zellentür geht auf und jemand sagt so, jetzt ab zur Giftspritze. Jetzt ist es vorbei. Diese ständige Furcht davor, das kann man sich ganz schwer vorstellen. Das muss eigentlich einen Menschen komplett zerstören, aber es hat sie nicht komplett zerstört. Ich habe vom ersten Tag an mitbekommen, wie ihr Leben in Freiheit war, wie vorsichtig man auch mit ihr umgehen musste, dass sie zum Beispiel keine offenen Fenster haben wollte. Das heißt, wir hatten an allen Fenstern die Jalousien erstmal zugemacht. Das hat sich dann erst nach 2-3 Tagen gegeben. Ich weiß, wie wir das erste Mal einkaufen gegangen sind, wie sie da so ängstlich regelrecht durch die Gänge geschlichen ist, ja. Und dann war ein kleiner Junge, der hat mit seiner Mutti gesprochen, das hat sie dann gleich zu Tränen gerührt. Wir haben das gemeinsam erlebt, wie sie zu Walgreens gegangen ist, also ein Drogerieladen, und sie sich da das Make-up angeguckt hat. All die Schritte, das habe ich alles miterlebt, und da hat man wirklich gesehen, dass sie ganz, ganz, ganz vorsichtig kleine Schritte erstmal gemacht hat. Nach so einer langen Leidenszeit, da steht man nicht auf wie Phönix aus der Asche und soll alles vorbei. Sie hat es geschafft, sich auch ein Schutzschild zu bauen. Sie kann sich abgrenzen, das merkt man. Und das muss sie auch. Denn ich meine, die Frau ist natürlich gestört fürs Leben jetzt, das ist doch klar. Sie braucht ihre Ruhe, sie braucht ihre Zeit. So ein Mensch, finde ich, hat dann auch wirklich alles Recht der Welt, so zu leben, wie er jetzt leben möchte. Und ich finde, man kann ihr nur Gutes tun, indem man ihr Sympathie entgegenbringt, ihr noch was Schönes schreibt, sagt, schenkt. Aber man muss sie auch in Ruhe lassen. Sie muss jetzt wahnsinnig viel aufarbeiten und fast 25 Jahre des Lebens zu verlieren praktisch, das ist doch ein Drama. Aber sie ist eine starke Frau. Sie wird damit schon klarkommen. Aber es ist eine Frau, deren Leben verpfuscht wurde wegen der falschen Aussage eines Polizisten. Ein Polizist hat ihr halbes Leben gestohlen, und zwar die Zeit des Lebens, in der man die weitesten, sagen wir mal, Fortschritte macht, in der man eine Familie gründet, im Beruf vorankommt, Kinder kommen, ein Haus wird gebaut, all diese Sachen, das hat sie alles nicht. Das ist alles weg. Ihr Leben ist weg. Einfach, als hätte jemand die große Löschtaste gedrückt, und dieser jemand war der Polizist Saldate. I never said if I get out. I always said when I get out. And when I would say that to people, they would look at me funny, like I was delusional. Debbie, you have a death sentence. You're never going to be free. And I would just tell them, oh, yes, I will. I will be. You watch. And then the day that I won my appeal, and everybody heard about it because it made the news, all these people were just so shocked and happy at the same time. And even officers, some of them said, oh, we had hoped this day would come. Other officers were shocked. They'd never thought it would come. And I just said, I told you all. I told you. I'm leaving. Ich habe ja nie gesagt, falls ich rauskomme. Ich habe immer gesagt, dann, wenn ich rauskomme. Da haben die Leute immer geguckt, als hätte ich den Verstand verloren. Debbie, du bist zum Tode verurteilt. Du wirst nie rauskommen. Aber ich habe immer gesagt, ihr werdet sehen. Eines Tages komme ich raus. Passt auf. Und als ich den Prozess gewonnen habe und die Leute das hörten, waren alle geschockt und froh. Und sogar manche von den Aufsehern sagten, wir hofften, dass dieser Tag kommen würde. Und andere waren geschockt, weil sie glaubten, dazu käme es nie. Und dann habe ich nur gesagt, ich habe euch das doch vorhergesagt. Eines Tages komme ich raus. But this victory is bittersweet. I'm so glad that I fought this fight and won and I regained my freedom. But at the same time, I still have this great loss. I don't have my son. I don't have him in my life. So it's just bittersweet. Dieser Sieg ist so süß wie bitter. Ich bin glücklich, dass ich endlich den Kampf gewonnen habe und frei bin. Gleichzeitig bleibt dieser große Verlust. Ich habe meinen Sohn nicht mehr. So ist es ein bittersüßer Sieg. Wenn ich überlege, was mich am meisten berührt hat, dann sind es, glaube ich, die beiden Windspiele, Glockenspiele, die auf ihrer Veranda hängen. Also so kleine, ja, Metallkugeln an Fäden. Und wenn der Wind über der Wüste weht, dann fangen sie an zu klingen. So when the wind blows, it makes a noise. This wind chime represents Christopher. So when I hear it, I know the sound between this one and this one. And when I hear this, I think of Christopher. When I hear this, I think of my mother. Und das Größere von beiden, sagt sie, das sei für sie die Stimme ihrer Mutter. Und das Kleinere von beiden sei die Stimme ihres Sohnes. Und wie sie da stand, auf dieser Veranda am Rand der Wüste von Arizona, und die Windspiele läuteten und sie erzählte davon, das fand ich schon sehr anrührend. Jahre Todeszelle. Der Fall der Bramilki von Roswitha Kraus. Es sprachen Ann Kuhn, Jochen Langner, Walter Gontermann und Susanne Petzold. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Roman Weingart. Regie Claudia Katanek. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.